Den Funktionären und Erbauern, die beim Bau des Marschlandes Hongkondo in der ersten Etappe Heldentaten vollbrachten, wurden am 15. Februar auf einer feierlichen Veranstaltung die parteilichen und staatlichen Auszeichnungen verliehen. Choi Yong-dok bekam den Kim Jong-il-Orden. So Won-gil und Kil Byung-do wurden mit dem Titel Held der Arbeit der TVRK, der Goldmedaille Hammer und Sichel und dem Staatsbannerorden Stufe 1 ausgezeichnet. An drei Personen wie So Hyun-chul ging die Armbanduhr mit dem Namen von Kim Il-sung und an 13 Personen wie Cho Sung-yeon und Kim Kyu-hyun die Auszeichnung von Marschall Kim Jong-un. Han Chol-jin und Choi Mun-hyuk erhielten den Kim Il-sung Ehrenpreis für die Jugend und Choi Jin-chul den Kim Jong-il Ehrenpreis für die Jugend. Außerdem wurden zahlreichen Mitarbeitern und Bauarbeiten der Staatsbannerorden Stufe 1 und weitere Orden, Medaillen und Ehrentitel verliehen.